lieber Schatz, du kommst so spät. Wo hast du dich rumgetrieben? Ich warte schon die längste Zeit, nun ist es mir doch zu dumm. Ach du mein Lieb, komm sei nicht bös, ich hab dich doch nicht vergessen. Bei mir traf ich den alten Freund, so schnell ging die Zeit vorbei. Was hast du denn heute für Laune? Es tut mir leid, mein lieber Schatz, es stimmt schon, was ich dir sag. Ein bisschen Liebe möchte ich heut dir schenken und schnell den Streit vergessen, dass du hast lang gesessen. Ein bisschen Liebe kann so vieles verzeihen. Wir wollen zusammenhalten, gemeinsam durchs Leben gehen. Wir beide haben uns doch gern, ein Streit, der kann uns nicht trennen. Wir halten fest zusammen heut, für immer und alle Zeit. Ein bisschen Liebe möchte ich heut dir schenken und schnell den Streit vergessen, dass du hast lang gesessen. Ein bisschen Liebe kann so vieles verzeihen. Wir wollen zusammenhalten, gemeinsam.